Anschließend werden wir die Landnutzung der Kolonialzeit einschließlich ihrer Folgen betrachten und ihre Bedeutung für das Anthropozän und in der Tat auch für den Naturschutz untersuchen. Denn das Wohlstands- und Machtungleichgewicht, das heute in den Tropen viele Spannungen um die Nachhaltigkeit verursacht, wird leider nur allzu oft nicht berücksichtigt. Dieses Kapitel soll keineswegs den Eindruck erwecken, unsere heutigen Einflüsse auf die tropischen Wälder seien ja nicht das erste Mal oder in Ordnung. Es wirft vielmehr ein Schlaglicht darauf, um wie viel schwerwiegender und weitreichender unser heutiges Tun und Handeln ist, wie bedrückend stark wir uns von den Folgen unserer Entscheidungen abgekoppelt haben und wie Politiker und Wissenschaftler die lange Geschichte des weltweiten Einflusses und der sozialen Ausgrenzung im Kopf behalten müssen, wenn sie Naturschutz und Politik wirksam gestalten wollen. Wer regelmäßig Naturfilme im Fernsehen sieht oder Begegnungen mit wilden Tieren zu einem wichtigen Teil der Sommerferien macht, wird nicht überrascht sein, dass tropische Wälder ökologische Hotspots sind. Sie beherbergen weltweit mehr als die Hälfte aller Pflanzen und Tierarten. Ihre hoch aufragenden Bäume und das dichte Unterholz, aber auch die riesige Fülle krabbelnder, gehender, schwimmender und fliegender Lebensformen summieren sich zu einem vollen Drittel aller biologischen Produktivität auf den Landflächen der Erde. Zum Vergleich: An einem einzigen Baum im Amazonasbecken krabbeln unter Umständen mehr Ameisenarten herum als auf den gesamten britischen Inseln. Ebenso stehen in tropischen Wäldern oft auf jedem Hektar bis zu 1000 verschiedene Baumarten. In den Wäldern der gemäßigten Breiten ist es nur ungefähr ein Dutzend. Gesteigert wird diese biologische Fülle noch durch etwas anderes. Das ungeheuer große, vielfältige Spektrum der tropischen und subtropischen Wälder, die wir in Kapitel 2 kennengelernt haben. Es reicht von feuchten, immergrünen Regenwäldern in den Tiefländern bis zu halb immergrünen tropischen Wäldern mit ausgeprägter Trockenzeit und von den Wäldern der sauren Torfmoore bis zu kühlen tropischen Bergwäldern. Jedes dieser Ökosysteme hat seine eigene, charakteristische Bevölkerung aus Pflanzen, Insekten, Säugetieren, Amphibien, Reptilien und Vögeln, die häufig untereinander in engen, lebenswichtigen Beziehungen stehen. Dabei können einzelne Schlüsselarten gewaltigen Einfluss auf Regeneration und Gesundheit der Wälder haben. So ist beispielsweise die zentrale Rolle der Samen verbreitenden Primaten, Fledermäuse und Vögel, die wir in den Kapiteln 4 und 5 in einen erdgeschichtlichen Zusammenhang gestellt haben, aus der ganzen Welt belegt. Yadvinder Mali, Professor an der Universität Oxford, ein weltweit angesehener Ökologe und Experte für tropische Wälder, formuliert es so: Auf die gesamte Biosphäre bezogen haben die tropischen Wälder in vielerlei Hinsicht am meisten zu bieten. Sie haben aber auch am meisten zu verlieren. Diese Ökosysteme haben im 21. Jahrhundert stärker mit Lebensraumverlust und Bedrohungen ihrer Tier- und Pflanzenwelt zu kämpfen als viele andere. Wenn man bedenkt, welch großen Anteil der weltweiten biologischen Vielfalt sie beherbergen, werden solche Verluste zweifellos ihren Widerhall auf der gesamten Erde finden. Herr der Ringe-Fans werden begeistert sein, wenn sie erfahren, dass tropische Wälder geradezu im Ruf von Ents stehen, weil sie das Land, auf dem sie wachsen, erhalten und sichern.